Erster Israel, sei nicht froh. Jubel nicht wie andere Völker. Du hast deinen Gott verlassen. Du hast andere Götter geliebt. Zweiter, die Ernte wird nicht gut sein. Der Wein wird nicht genug sein. Sie werden nichts haben. Dritter, sie bleiben nicht in Gottes Land. Ephraim muss nach Ägypten gehen. Sie müssen auch nach Assyrien gehen. Dort essen sie unreines Essen. Vierter, sie können Gott keine Opfer bringen. Ihr Brot ist wie Trauerbrot. Wer es isst, wird unrein. Das Brot stillt nur Hunger. Es kommt nicht zu Gott. Fünfter, was macht ihr an Festtagen? Was macht ihr am Fest von Gott? Sechster, wenn sie fliehen, nimmt Ägypten sie auf. Memphis wird ihre Gräber sein. Ihre Schätze werden Dornen gehören. Siebter, die Tage der Strafe kommen. Israel wird verstehen. Sie sagten, der Prophet ist dumm. Sie sagten, der Mann Gottes ist verrückt. Das ist wegen ihrer großen Schuld. Achter, Ephraim wartet auf meinen Gott. Sie stellen Fallen für den Propheten. Fallen sind auf seinen Wegen. Auch im Haus seines Gottes sind Fallen. Neunter, sie haben schlimme Dinge getan. Es war wie in Gibea. Gott vergisst ihre Schuld nicht. Er wird sie für ihre Sünden strafen. Zehnter, früher fand ich Israel wie Trauben. Eure Vorfahren waren wie erste Feigen. Aber sie gingen nach Baal Peor. Sie dienten Götzen. Sie wurden schlecht wie ihre Götter. Elfter, Ephraim wird wegfliegen wie Vögel. Es wird keine Geburten mehr geben. Keine Schwangerschaft, keine Kinder. Zwölfter, wenn sie Söhne haben, nehme ich sie weg. Es wird keine Menschen mehr geben. Wehe ihnen, wenn ich sie verlasse. Dreizehnter, ich sehe Ephraim bis Tyrus. Sie sind wie Pflanzen auf einer Wiese. Aber Ephraim muss seine Söhne Mördern geben. Vierzehnter, Gott, gib ihnen, was du willst. Gib ihnen keine Kinder. Gib ihnen keine Milch. Fünfzehnter, sie taten schlimme Dinge in Gilgal. Dort hasste ich sie. Ich vertreibe sie aus meinem Haus. Ich liebe sie nicht mehr. Ihre Führer sind untreu. Sechzehnter, Ephraim wird fallen. Ihre Wurzeln werden trocken. Sie tragen keine Frucht. Wenn sie Söhne haben, sterben sie. Siebzehnter, mein Gott wird sie ablehnen. Sie haben nicht auf ihn gehört. Sie werden ruhelos unter den Völkern sein.